sonst lass ich ihn prügeln. Verschwinden Sie, Mozart! Was sein muss, muss sein. Ich werd seine Frechheit schon zügeln. Ich beug mich nicht mehr. Das ist wohl ein Scherz. Menschen adelt nun das Herz. Ich hab ihm befohlen, nach Salzburg zu ziehen. Adieu, Fürst, ich bleibe in Wien. Der Lump gehorcht nicht mehr, möchte mir gar drohen. Hier in Wien verhungert er, dafür sorg ich schon. Ja, Sie sind mächtig, ein Fürst der Provinz, doch mich können Sie nicht erschrecken. Denn ich hab Talent, darum bin ich ein Prinz. Ich muss mich vor keinem verstecken. Sie stahlen mir Zeit, sie stahlen mir Geld, sperrten mich in ihre Welt. Nie war ich ihr Knecht, auch wenn es so schien. Adieu, Fürst, ich bleibe in Wien. Er tut nur sein Vaterleid. Sein Sohn ist ein Erzlump. Ein Lump wär ich nur, würd ich danach gehen, was sicher und möglichst bequem ist. Ein Künstler wie ich darf nicht danach sehen, was Fürsten und Herden genehm ist. Gibt es auch die Zukunft, auch keine Gewehr. Ich brauch keinen Vorwand mehr. Niemand wird mich zum Sklaven erziehen. Adieu, Fürst, ich bleibe in Wien. Keiner hat mich je so schlecht bedient wie er. Liederlicher Bursche. Ich will nichts mehr zu tun haben mit ihm. Ich mit Ihnen auch nicht. Komm, er mir noch einmal angewinselt. Ich scheiß auf Sie. Graf Arco, schmeißen Sie ihn raus. Mit einem Fußtritt! Schade um Sie, Mozart. Jetzt ist es aus mit Ihnen. Nein! Ich fange erst an. Jetzt bin